Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 522 an Schiller. Hier kommt nun wieder ein Paketabdrücke. Die folgenden von der Decke sollen recht farbig sein. Sie kommen etwas teurer zu stehen, sie sehen aber auch dafür recht erfreulich aus. Wahrscheinlich wird die Eröffnung unseres Theaters erst Freitag sein. Ich ersuche Sie also, sich donnerstags zu guter Vormittagszeit einzufinden, damit wir noch alles besprechen und abends die Hauptprobe abwarten können. Die Hauptfiguren machen ihre Sache trefflich und haben schon exzellent memoriert. Mit den übrigen stockt's noch ein wenig, das wird sich aber alles noch in tätiger Harmonie auflösen. Übrigens versteht man an allen Ecken und Enden das leiseste wohlartikulierte Wort. Übrigens habe ich das Pensum, wie solches die neue Zeitung nunmehr bald bringen wird, bisher öfters zu repetieren Gelegenheit gehabt, und ich hoffe, man wird mir nun bald meine eigenen Worte wieder vorsagen. Leben Sie recht wohl, ich bin vom besten Humor, weil bis jetzt wirklich alles recht gut geht. Schicken Sie mir doch ein paar Abdrücke des Prologs mit den Botenweibern und die Kapuzinerpredigt, je eher, je lieber. Weimar am 8. Oktober 1798. G.